ich falle, und ich falle, und ich falle. Und ich falle, und ich falle, und ich falle. Jeden Tag zu spät, jeden Tag zu spät. Mein Weg ist im Weg, also bete ich und flehe, aber wieder zu spät. Ich frag, was so geht, aber wieder zu spät. Und ich falle, und ich brauche den Stoff, denn ich glaub nicht an Gott. Bleibe wach, fick mein Kopf, mach wieder keinen Bock. Und ich brauche den Stoff, denn ich glaub nicht an Gott. Bleibe wach, fick mein Kopf, mach wieder keinen Bock. Und ich falle, und ich falle, und ich falle. Ich hätte mehr Zeit für mich allein und für uns zwei. Wünsch ich hätte mehr Zeit. Ich nehme das, was übrig bleibt. Wünsch ich hätte mehr Kraft. Singe Lieder, bleibe wach. Eigentlich brauch ich Schlaf, aber was hab ich sonst von Tag? Und ich brauche den Stoff, denn ich glaub nicht an Gott. Bleibe wach, weg mein Kopf, mal wieder keinen Bock. Und ich brauche den Stoff, denn ich glaub nicht an Gott. Bleibe wach, weg mein Kopf, denn ich habe keinen Bock. Ich bin dankbar für den Shit, aber manchmal will ich nichts. Aber manchmal brauch ich mich, also falle ich zurück. Ich bin dankbar für den Shit, aber manchmal brauch ich dich, also nehm ich mit, denn sonst falle ich zurück. Und ich falle, und ich falle.